Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Such a relief that we have taken your cities and given them sensible names. Nose Town and Ratville, vacillating and compromising, have slowed you down. I recommend you don't leave town. Scorpions and centipedes and people who want independence for Taiwan. The three-legged money fraud are lining up outside the purple bus because the friendly man behind the wheel looks like Zhang the Venomous. We rock the Casbah and then we lock the taskbar and welded it shut. The one in your mind where you put your repertoire of extenuating circumstances and alibis and things of that kind. Das war Alan Jenkins and the Kettering Vampires, heißt es dann noch. Also nicht nur Alan Jenkins allein war es auf seiner neuen Platte Nose Town and Ratsville, jetzt im September rausgekommen. Genau, jetzt zu weiteren kulturellen Höhepunkten des Leipziger Lokallebens im Institut für Zukunft im Kohlrabi-Zirkus. Nämlich ab 19 Uhr ist da ein Gespräch zum Thema Verändert der Aufstieg Chinas das Weltsystem. Das ist gleich eine ganze Reihe unter dem schönen Titel The Red Thread, linke Perspektiven aus und auf China, da zu verfolgen, im Livestream nämlich oder auch vor Ort. Und der Referent wird sein Felix Wemheuer und wie gesagt, Näheres dazu auf der Seite kref-leipzig.org, kref-leipzig.org, um 19 Uhr morgen im EFZ. Dann gibt es jetzt anlässlich des 9. Oktober, das sind ja allerhand Gedenktage und überhaupt Erinnerungstage, gibt es einen Film, den ich empfehlen kann von Heike Misselwitz. Das ist eine Regisseurin aus der DDR, die 1992 ihr Spielfilmdebüt veröffentlicht hat. Und das ist der Film Herzsprung, der da am Freitag gezeigt werden wird in der NATO. Es war eins der ersten Filme, die so in Ostdeutschland nach der Abwicklung der DEFA entstanden sind. Und da drin gibt es sehr ja, symbolträchtige Bilder und Märchenmotive in einer Zustandsbeschreibung der aktuellen Situation im Jahre 1991, 92, die ja dokumentarisch ist und bis heute aber vielleicht auch nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Und Heike Misselwitz wird auch vor Ort sein und zum Regiegespräch bereitstehen am Freitag in der Cinemathek in der NATO ab 19 Uhr. Mitspielen tut auch Eva Maria Hagen in diesem Film. Ja, dann gibt es noch etwas weiteres Interessantes, was auch ein Konzert ist, ebenfalls in der Reihe, nämlich To Play, To Play. Da wird es eine Uraufführung am Freitag zu sehen geben im Gewandhaus, nämlich um 20 Uhr im großen Saal des Gewandhauses. Seit einem Dreivierteljahr arbeitet nämlich Gewandhausorganist Michael Schönheit mit dem Soundkünstler und Elektromusiker Philipp Hülsenbeck zusammen und dieses Konzert, was da am Freitag vorgeführt wird, das ist Teil dieser Reihe To Play, To Play, die Gewandhausmusiker mit Musikern der freien Szene zusammenbringen will. Wie gesagt, 20 Uhr im Gewandhaus. Dann noch eine Lesung am Freitag im Ostpassage-Theater, das ist wiederum da an der Eisenbahnstraße in der Nähe des Rabet. Da gibt es eine Lesung und ein Gespräch mit dem Schriftsteller Doğan Akanlı und der Schriftstellerin Özlem Özgül Dündar. Und die stellen da neue Texte vor, glaube ich. Das habe ich hier nicht notiert. Aber es gibt jedenfalls ein Gespräch und eine Lesung. Und Näheres dazu auf der Seite des Ostpassage-Theaters. Jetzt hören wir noch mal kurz Musik. Das waren nämlich die Veranstaltungstipps für Leipzig. So viel ist immer noch nicht los. Wir hören noch mal die Gruppe Current Affairs aus Glasgow in Schottland. Von denen gibt es auch eine neue Platte namens Object and Subject, die so ältere Veröffentlichungen zusammenfasst, 7 Inches und so weiter. Und das klingt so, nämlich das Stück Cheap Cuts. We'll be right back. Ja, das waren die Current Affairs aus Glasgow. Und jetzt hören wir ein Gespräch, das sich mit der Ausstellung Habitat, wem gehört der Raum, in der Galerie Kupp auseinandersetzen wird. Da läuft das nämlich seit einer Weile und läuft auch noch bis zum 25. Oktober in der Galerie Kupp. Wie gesagt, ich habe mich mit Hartmut Kiewert unterhalten. Ja, nun haben wir den Künstler Hartmut Kiewert am Apparat und der ist Teil der Ausstellung Habitat, wem gehört der Raum, die vom Donnerstag, dem 1. Oktober bis zum 25. Oktober in der Galerie Kupp hier in Leipzig zu sehen ist. Was ist denn das für ein Habitat dort in der Galerie Kupp? Ja, Habitat ist ja im weitesten Sinne eben der Raum, wo Lebewesen sich aufhalten, wo sie leben, wo sie wohnen. Und da geht es ja dann auch eben um die Frage, wer eben über diesen Raum bestimmt, wer den Raum beherrscht, wer aus welchem Raum verdrängt wird oder ausgeschlossen, ausgegrenzt wird. Und genau, und die künstlerischen Positionen, die dort in der Galerie Kupp jetzt zu sehen sind, befassen sich eben aus unterschiedlichen Perspektiven mit diesem Thema Raum oder eben Habitat. Jetzt habe ich Bilder von dir mir angesehen, die auch Tiere so ein bisschen in den Mittelpunkt der Arbeit stellen. Wie bist du persönlich denn dazu gekommen, Tiere in den Mittelpunkt der Malerei und der Kunst zu stellen? Ja, also als es während meines Kunststudiums so oft gibt, wollte ich meinen politischen Aktivismus mit meiner Malerei verbinden und kam dann eben wieder auf das Thema Mensch-Tier-Verhältnis, weil zum einen war das, glaube ich, einer der ersten großen Widersprüche, als ich als Kind herausgefunden habe, wo Fleisch herkommt und gemerkt habe, dass eben die Welt nicht so ideal ist, wie ich mir das eben vorher vorgestellt habe und so. Und dann ist es ja auch so, dass das Verhältnis von Menschen zu anderen Tieren in der bildenden Kunst halt schon seit den ersten Höhlenmalereien Thema ist. Und dann dachte ich eben, lässt es sich auch ganz gut vielleicht mit den Mitteln der Malerei eben neu verhandeln und dann eben neue, andere Perspektiven eben auf vor allen Dingen sogenannte Nutztiere aufzeigen. Hm. Ihr geht ja auch so ein bisschen unterschiedlich an das Thema ran und es wird auch begleitet von einem Vortragsabend und noch von zwei Filmabenden. Kannst du das kurz beschreiben, worum es da geht und wieso es vielleicht nicht genügt, allein Kunst auszustellen? Die Idee jetzt zu der Ausstellung, ganz grob gesagt, war eben natürlich eine Anfrage von Seiten, ob ich Lust hätte, eben eine Ausstellung hier, also erst mal die Überlegung, ob es eine Einzelausstellung mit meinen Arbeiten gibt. Und dann hatten sie aber die Idee, das etwas zu erweitern, hatten auch schon eine weitere künstlerische Position im Auge mit Helge und Saxana, die beide eben auch MalerInnen sind und eben beispielsweise im Hambi direkt gemalt haben oder auch bei Ende Gelände mit in die Grube gegangen sind, dort gemalt haben oder jetzt im Dani sind und dort malen oder waren oder wieder hinfahren. Genau, da war sozusagen schon auch die Idee, eine künstlerische Position zu nehmen, wo es eben Auseinandersetzung irgendwie gesellschaftspolitisch eine Relevanz entwickelt oder Relevanz hat, wo sich da vielleicht auch ein bisschen Überschneidungen auftun zwischen sozialen Bewegungen und Kunst. Und das Ganze dann eben hier doch von einem Rahmenprogramm, also jetzt von einem kleinen Rahmenprogramm mit eben einem Vortrag von Leipzig, wo es um diese und Tierbefreiung, also der Zusammenhang zwischen Tierindustrie und Klimakrise dargestellt wird. Und dann gibt es auch noch zwei Filme. Also zum einen, also der Vortrag, der ist jetzt diesen Sonntag am 11. um 15 Uhr und am darauffolgenden Sonntag wird der Film In unser aller Namen gezeigt. Auch in Anwesenheit der beiden FilmemacherInnen Thomas Meffert und Dagmar Diebels. Und in dem Film geht es halt um den Hambacher Forst, um die Konflikte um den Hambi, um den Hambacher Wald. Und zum Ende der Ausstellung gibt es eben noch eine kleine Finissage mit einem etwas kürzeren Film, in dem es auch wiederum um darum geht, wie Menschen und andere Tiere eben besser zusammen leben können, beziehungsweise in der Gestaltung von Städten und Architektur oder Mobilität eben Tiere besser berücksichtigt werden können. Der Film heißt A Future Imperative und ist von dem Filmemacher Marc Pirschel. Sozusagen ganz grob zu der Frage. Es gibt natürlich auch noch weitere Positionen, was zu sagen. Oder Ja, das Künstlerische hat sich also aus dem Aktivismus heraus auch entwickelt, so ein bisschen eure Herangehensweise. Ja, denkst du, dass das auch ein bisschen fehlt, dass Kunst politischer sein könnte manchmal? Ja, also für mich persönlich ist es so, ich habe natürlich, also ich habe den Anspruch mit meiner Arbeit ja auch irgendwie gesellschaftspolitisch relevante Themen irgendwie zu verhandeln und finde das für mich halt wichtig, wenn das finde auch eben dann Arbeiten von anderen KünstlerInnen, die eben auch sowas aufzeigen, verhandeln, eben meistens auch interessanter und oder halt auf jeden Fall für mich persönlich spannend. Also es muss jetzt natürlich nicht so sein, dass alle Kunstschaffenden sich nur noch mit irgendwelchen sehr brisanten Themen befassen, aber ich finde es eben auch eine Möglichkeit, eben mit eben bildnerischen Mitteln irgendwie auch auf bestimmte gesellschaftliche Diskurse eben einzuwirken. Also die Menschen sind ja auch sehr starke Augenwesen oder halt schauen eben sehr stark auf Bilder und Bilder machen eben sehr viel. Also von daher denke ich, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also ob das sozusagen dann ein Imperativ sozusagen für Kunst sein muss, kann ich jetzt so generell schlecht beantworten, beziehungsweise würde das vielleicht auch so ein bisschen dem andererseits diesem Kunst, dem Autonomiebegriff oder der Autonomie der Kunst nicht ganz gerecht, die ja auch eine ganz spezielle Form, sagen vielleicht, der Freiheit ist. Also da muss man natürlich schauen, wie das eben sich dann auch austariert. Aber grundsätzlich denke ich gerade jetzt, in eben wo so viele Krisen, also multiple Krisen eben virulent sind sozusagen, ist es natürlich für mich zum Beispiel zumindest keine Option, da mich nicht auch irgendwie zu behalten. Ja. Du selber hast ja an der Burg Giebichenstein studiert in Halle. Interessiert man sich dann irgendwann beim Studieren auch für die Geschichte des Tiers in der Malerei oder sind das doch eher lebende Tiere, die dir dann als Inspirationsquelle auch für Zeichnungen dienen? Aktuell oder jetzt für meine Bildwelten, die ich male, sind das schon oft Tiere, die jetzt auch noch leben, auf Lebenshöfen oder halt teilweise sind es auch irgendwelche Zufalls-Internet-Funde und Fotos, mit denen ich arbeite. Ansonsten schaue ich ab und zu auch natürlich in die Kunstgeschichte, was es da für Bezüge gibt oder wie da Tiere andere Tiere eben auftauchen. Da ist es allerdings dann oft dann so, dass sie halt in sozusagen symbolischen Kontexten auftauchen oder als Metapher und in meinen Bildwelten tauchen sie halt als AkteurInnen und eben als Objekte auf. Das ist vielleicht so ein bisschen was relativ neu ist sozusagen jetzt mindestens in der Malerei oder wie andere Tiere, nicht menschliche Tiere in der Malerei vorkommen. Jetzt für mich persönlich gerade ist sozusagen der Fokus nicht so sehr stark auf jetzt Fundus in der Kunstgeschichte zu schauen, aber hin und wieder mache ich das durchaus. Ja, Halle ist ja nicht so weit entfernt von Weißenfels, wo es auch eine Zweigstelle des Schlacht- oder Zerlegungsbetriebs Tönnies gibt. Was müssen wir denn ändern, damit das eines Tages vielleicht auch nur noch prähistorische Ruinen sind, wie auf einem deiner Bilder? Ganz konkret kann jeder und jede natürlich das Konsumverhalten ändern und eben auf Tierausbeutungsprodukte verzichten oder durch andere pflanzliche Produkte ersetzen. Ich denke aber, das allein reicht natürlich so nicht aus. Also es braucht natürlich auch mehr Druck auf Politik und auf eben die Tierindustrie, um da einen Wandel dass dann Wandel verzogen werden kann oder dass sich da wirklich grundlegend was ändert. Also es braucht sozusagen beides. Ne? Es braucht Aktivismus und auch den Konflikt sozusagen mit den Interessen der Tierindustrie und natürlich auch auf der anderen Seite macht es natürlich eben auch einen Unterschied oder wäre es ja auch dann inkonsequent auf der einen Seite sozusagen für die Beendigung von Tierausbeutung zu kämpfen und dann trotzdem noch Tierausbeutungsprodukte zu konsumieren. Also da ist auf jeden Fall noch viel zu tun, aber ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr 12 Jahren intensiv mit dem Thema und ich denke, da ist schon einiges auch was so den Diskurs angeht, wie über andere Tiere geredet wird oder wie auch gerade über Tierindustrie geredet wird. Ich denke, da hat sich schon einiges im Diskurs geändert. Die Realität sozusagen in den Schlachthöfen und in den Mastanlagen ist natürlich immer noch die gleiche. Also es braucht dann natürlich noch mehr Nachdruck, aber ich denke, dass sich da auf jeden Fall noch was bewegen wird. Aber es braucht auf jeden Fall mehr Aktivismus auch noch da, oder ja, gesellschaftliche Auseinandersetzung eben mit diesen Interessen, zum Beispiel der Fleischindustrie. Ja, dann bedanke ich mich auch sehr für das Gespräch bei dem Künstler Hartmut Kiewert, den hatte ich gerade am Telefon. Oder hast du noch abschließende Worte? Vielleicht könnten wir noch mal auf die Internetseite von dir hinweisen oder von eurer Ausstellung. Ja, also genau, gerne, also meine Website ist einfach hartmutkiewert.de. Die Seite von der Galerie Coop ist galeriecoop.de. Und ja, ich möchte vielleicht noch, weil ich nicht mit aufgeführt habe, noch sagen, wer eben noch mit dabei ist, wer auch noch mit ausstellt, ist Barbara Koch. Das ist eine Künstlerin aus Dortmund, die eine Installation dort ausstellt, die Rubber Souls heißt und die auf die eben auch auf die Tierindustrie verweist. Das sind quasi so abstrahierte Schweineschnauzen und die Installation hatte sie vor einigen Jahren zuerst in einem ehemaligen Schlachthaus gezeigt, um eben dort sozusagen auch auf die Individuen zu verweisen mit dieser Installation, die dort eben geschlachtet wurden. Dann gibt es eine Videoinstallation bzw. animierte GIF-Installation vom Künstlerkollektiv Neosuren, die sich da mit dem Thema Jagd bzw. Großwild, wenn man das in Anführungsstrichen so nennen mag, Wildjagd befasst haben und das Ganze in einer Videoinstallation zu persiflieren, eine sehr starke Arbeit. Und nicht zuletzt dann eben auch noch einen Künstler aus Halle, Egges, der mit Maulwurfshügeln vertreten ist, also was ja auch quasi auch wo halt im Ausstellungsraum einfach mal Maulwurfshügel auftauchen und man irritiert ist, wo kommen die jetzt her, hier ist doch gar keine Erde, und fand ich eben sehr passend zu dem Thema Habitat, und da sind auch noch einige Fotos, die er gemacht hat mit den Hügeln, an unterschiedlichen Orten dort ausgestellt, also die er an unterschiedlichen Orten gemacht hat, sind dort ausgestellt. Genau, und da kann natürlich jede und jeder auch noch auf die Website von den einzelnen KünstlerInnen schauen und was sie sonst für spannende Arbeiten gemacht haben, sich anschauen. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und noch gutes Gelingen für die Ausstellung. Wie gesagt, Habitat, eine sehr schöne Ausstellung in der Galerie Krupp. Wem gehört der Raum? Geht noch bis zum 25. Oktober, ist also noch Gelegenheit, sie anzusehen. Ach so, die Öffnungszeiten vielleicht noch. Hast ja, die Öffnungszeiten sind immer von Donnerstag bis Sonntag 16 bis 20 Uhr. Und wie gesagt, jetzt eben jeden Sonntag ist dann immer nachmittags noch eine Veranstaltung im Rahmenprogramm. Natürlich eben unter Corona-Bedingungen, also etwas limitiert sein natürlich im Vergleich zu sonst, was so die Anzahl der Menschen, die in den Raum reinpassen, angeht. Aber ja, genau. Das wird aber stattfinden, eben unter den entsprechenden Einschränkungen. New Unendorf, Leopold II ist nie tot genug. Ja, das war eine belgische Gruppe, nämlich die Gruppe Impotentia mit dem Stück Leopold II, also nach dem belgischen König oder Herrscher, der an einigen Verbrechen des Kolonialismus auch sehr stark beteiligt war. Wir hören jetzt nochmal einen Beitrag, der sich mit einer Demonstration beschäftigt, die am kommenden Sonntag um 13 Uhr hier in Leipzig stattfinden wird, nämlich eine Demonstration der Initiative Seebrücke, die eine Kriminalisierung der Seenotrettung auf dem Mittelmeer entgegentreten möchte. Dazu spielen wir einen Beitrag verschiedener AktivistInnen, die erklären, worum es geht. به نام آزادی گفتگاهی وحشی زوزه کشون رژم ایران دور قفص ها دود سیگار و لعنتی شون فوت میکردن توی نفس ها صدای گریه های بچه ها صدای Hallo, wir sind drei Aktivisti der Seebrücke Leipzig. Unsere Gruppe veranstaltet am kommenden Sonntag, den 11.10., eine Demonstration zum Thema Seenotrettung ist kein Verbrechen, aufnehmen statt abschotten. Um 13 Uhr geht's auf dem Willy-Brandt-Platz gegenüber vom Hauptbahnhof los. Kommt gerne vorbei. از درس وحشی های دورمون اومدیم تو جماعت وحشی در واسه وحشی کردن حیوان میبندنش قضا کم میدن حالا روز آدم ها این کم همینه چون شدن زخمی تر ما آدم این چیه Heute möchten wir mit euch über Solidarität sprechen. Über Solidarität mit den Geflüchteten, die auf Lesbos in menschenunwürdigen Zuständen hausen müssen. Über Solidarität mit Organisationen, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen und dafür kriminalisiert werden. Und darüber, wie Solidarität im kürzlich vorgestellten neuen EU-Migrationspakt ausgelegt wird. Warum sollten wir überhaupt solidarisch sein? Wir leben immer noch in einer Welt, in der rassistische Diskriminierung an der Tagesordnung ist und weiße Menschen mit wesentlich mehr Privilegien ausgestattet sind als schwarze Menschen und People of Color. Die meisten weißen LeipzigerInnen können sich in der Stadt bewegen, ohne als kriminell, nicht von hier oder SchmarotzerInnen wahrgenommen zu werden. Auch auf dem Wohnungsmarkt ist die Maklerin der weißen Person gegenüber mit Sicherheit meist aufgeschlossener als gegenüber schwarzen Menschen und People of Color. Noch härter trifft es in diesen Situationen Nicht-Weiße, die geflüchtet sind. Durch die bürokratischen und rechtlichen Schikanen, denen Geflüchtete ausgesetzt sind, ist es den meisten unmöglich, selbst zu entscheiden, was für ein Leben sie in Deutschland führen wollen. So darf und kann es nicht weitergehen. Wir können hier in Leipzig etwas gegen diese ungerechten Strukturen tun. Wir können etwas von unseren Privilegien abgeben und solidarisch mit den hier lebenden Geflüchteten sein. Wir können sie zu Wohnungsbesichtigungen begleiten oder kritisch nachfragen, wenn mal wieder eine schwarze Person oder eine Person of Color am Hauptbahnhof kontrolliert wird. Es reicht nicht mehr, die Füße stillzuhalten und auf die Politik zu warten. Auf Lesbos träumen wahrscheinlich viele Geflüchtete von den 14.548 Menschen, die dort festsitzen, vom Leben in Deutschland. Zusammengepfercht, ohne fließendes Wasser und unter haarsträubenden Hygienebedingungen wird der Großteil von ihnen zurzeit in ein neues Lager umgesiedelt. Diese Menschen leben seit Jahren in Angst. Anstatt Pläne für ihre Zukunft zu schmieden, darüber nachzudenken, ob sie eine Familie gründen, ob sie studieren oder eine Ausbildung beginnen wollen, sitzen sie unter menschenunwürdigen Bedingungen auf Lesbos fest. Sie haben kein Mitspracherecht über ihre eigene Zukunft. Wir über unsere schon. Unser Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere Zukunftsperspektiven reichen für mehr Menschen als nur für uns selbst. Die Mitglieder von vielen Seenotrettungsorganisationen haben das schon lange begriffen. Ihre gelebte Solidarität macht sie inzwischen zur Zielscheibe für die griechische Regierung, die immer noch den Abschreckungskurs verfolgt. Wenn die Menschen in den Ursprungsländern mitbekommen, dass die Menschenrechte in Griechenland mit Füßen getreten werden, treten sie die Flucht nicht an. So die Logik der Regierung. Trotzdem kommen immer noch Menschen über das Mittelmeer nach Griechenland, weil sie schlichtweg keine Alternative haben. Verschiedene NGOs suchen und retten deshalb Menschen auf dem Mittelmeer. Die griechische Regierung hat nun gegen 35 griechische Mitglieder dieser NGOs Klage eingereicht. Die Vorwürfe, Unterstützung von Menschenhandel, Gründung einer kriminellen Vereinigung, Spionage und Veruntreuung von Staatsgeheimnissen. Diese konstruierten Vorwürfe sollen am Ende dazu dienen, die Dokumentation von illegalen Pushbacks seitens der griechischen Küstenwache verschwinden zu lassen. Wenn versucht wird, Geflüchteten beizustehen, ist das für Griechenlands PolizistInnen gefährlich. So könnte ihr unverhältnismäßig hartes Durchgreifen gefährdet werden. VertreterInnen der Presse helfen zusätzlich fleißig mit, ein Bild für die Lokalbevölkerung zu zeichnen, das die NGOs und deren Arbeit zum Feind macht. Und die Taktik geht auf. Immer wieder protestieren BewohnerInnen der griechischen Inseln gegen die NGOs und erschweren immer häufiger deren wichtige Arbeit vor Ort. Auch die Mitglieder der NGOs haben unsere Unterstützung verdient und wir können uns ihnen gegenüber solidarisch zeigen. Wir können ihren Gruppen Spenden zukommen lassen und ihre Lage sichtbar machen. Wenn man den genauen Wortlaut des neuen EU-Migrationspaktes so liest, könnte man sich fast denken, die haben es geschnallt im EU-Parlament, die wollen Solidarität. Es wird nämlich gefordert, dass jeder Mitgliedstaat ohne Ausnahme sich in Zeiten der Belastung solidarisch einbringen muss. Klingt top und scheint tatsächlich so, als ob die EU endlich menschenwürdige Migrationspolitik machen will. Beim Weiterlesen wird aber ganz schnell klar, dass die EU zwar Solidarität sagt, aber Abschottung meint. Solidarisch einbringen wird in diesem Witz von einem Migrationspakt gleichgesetzt mit das System stabilisieren und Mitgliedstaaten unter Druck zu unterstützen, was leider nicht bedeutet, dass in erster Linie den Menschen in Not geholfen wird. Vielmehr werden die Mitgliedstaaten der EU darauf eingeschworen, sich miteinander solidarisch ein stabiles System zu geben, das dem Druck der migrantischen Bewegung von außen standhalten kann. Und das ist das Kernproblem des neuen Paktes, das Frau von der Leyen vorgelegt hat. Solidarität an der völlig falschen Stelle. Statt Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, ein bisschen Menschlichkeit zu zeigen und endlich Lösungen anzuwenden, kommen aus Brüssel nur halbgare Anbiederungsversuche an die rechtspopulistischen und faschistischen Nationalregierungen der EU. Ungarn, Polen und Österreich müssten sich nach dem Prinzip der flexiblen Einbringung nämlich nicht an der Aufnahme und Integration von Asylsuchenden und Migrantinnen beteiligen, sondern können lediglich, mit Unterstützung aus Brüssel, das tun, was sie am liebsten machen würden. Einfach abschieben. Oder, um es in den Wohlfühlworten des neuen Paktes zu sagen, rückführen. Und anstatt endlich zu handeln und die Menschen aus den unmöglichen Bedingungen auf Lesbos herauszuholen, sollen jetzt auch noch zusätzliche Hürden an den EU-Außengrenzen errichtet werden. Wo sich ohnehin Zehntausende Menschen in überfüllten Lagern sammeln, investiert die EU jährlich mehr als 70 Millionen Euro, um die Einwanderung nach Europa weiter zu erschweren. Wenn das Solidarität oder überhaupt irgendeine europäische Lösung sein soll, dann gute Nacht. Wenn wir alle aber weiter still bleiben, werden keine schnellen Entscheidungen fallen. Wir müssen laut sein. Wir müssen Druck ausüben. Auf der Straße und im Internet. Wir müssen jetzt deutlich machen, dass die Zivilgesellschaft solidarisch mit Lesbos ist. Dazu müssen wir unsere Privilegien nutzen. Kommt dazu nächsten Sonntag um 13 Uhr zur Demo und seid mit uns gemeinsam laut. تبا کن کن خدا کریمه سکوت کن اگه نداریش آزادی نشه کن بکش برا قتلش نشو جریمه یکی خوابه یکی بیدار یکی مسته یکی هوشیار یکی داغون یکی بیمار یکی عاشق یکی بیار یکی نمی کرد واسه جوانیش واسه این که چند سال حبسه عمرش شد داد که یه روزی زندگی کنه بی ترس و لرزه Ja, jetzt soll es noch um eine Gerichtsverhandlung gehen, die heute vor dem Leipziger Landgericht begonnen hat, nämlich den Prozess gegen einen 31 Jahre alten Mann, der seine frühere Lebensgefährtin Anfang April im Leipziger Auwald so schwer verletzt haben soll, dass er in den Folgen verstorben ist. Der Verdächtige äußerte sich heute zunächst nicht zur Anklage. Radio Korax hat sich mit Caroline von der Gruppe Keine mehr Leipzig über Femizide unterhalten und das hören wir nun. Ja, ich rede jetzt mit Caroline von Keine mehr Leipzig. Hallo Caroline. Hallo. Hi, kannst du vielleicht Keine mehr mal kurz vorstellen für die, die das nicht kennen? Genau. Also Wir haben uns ja im April gegründet, erstmal so als Reaktion darauf, dass im Leipziger Auwald ein Femizid passiert ist, und haben etwas länger überlegt, wie unser Gruppenname sein könnte, und haben dann festgestellt, dass wir uns auf jeden Fall an feministischen internationalen Vernetzungen und Aktionen auch irgendwie in der, ja, in der Folge sehen. Und keine mehr ist ein Hashtag, beziehungsweise es gibt da auch deutschlandweit schon Gruppen, die den Namen haben, der sich eben an lateinamerikanische und spanische Gruppen genau angliedert. Und ich glaube, im Spanischen heißt es Ni Unia Menos, beziehungsweise gibt es ja verschiedene Übersetzungen, gibt auch Ni Unia Mas, keine mehr oder keine weitere. Das ist ein bisschen ein Übersetzungsding. Genau, und keine mehr bedeutet im Prinzip, wir nehmen keinen weiteren Femizid mehr hin und wollen, dass keine weitere Flint-Person mehr getötet wird. Du hast es kurz schon angesprochen, es geht um einen Femizid im Leipziger Auwald im April, und ihr habt dazu heute Morgen eine Kundgebung abgehalten vor dem Landesgericht Leipzig, weil das Verfahren jetzt losgeht gegen Idris Z., der eben angeklagt ist wegen Mordes an seiner Ex-Partnerin. Ich schilder den Fall mal kurz, wie der auf der Dokumentationsplattform Chronik.LE steht. Demnach war die Frau im April diesen Jahres mit ihrem 3 Monate alten Kind spazieren, als sie eben attackiert wurde und schwerste Kopfverletzungen erlitt. Das Kind blieb unverletzt, aber die Frau starb danach an den Verletzungen im Krankenhaus. Genau, am Tag nach dem Angriff wurde ein Verdächtiger festgenommen, der sich auch eben seither in Untersuchungshaft befindet, und gegen ihn wird wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen ermittelt. Wie ordnet ihr denn jetzt diese Tat politisch ein? Genau, also wir bezeichnen das, was da passiert ist, erstmal als Femizid bzw. auch Feminizid. Es gibt ja beide, beide Worte werden ja auch gebraucht. Bedeutet also erstmal, es ist ein Frauenmord. Es ist ja, du hast es ja gerade schon gesagt, es wird medial eben behauptet, ja, es ist eben die Ex-Partnerin gewesen, und dann gibt es natürlich auch viel Neugier oder auch Presseberichte darüber oder Mutmaßungen, wie denn nun dieses Verhältnis irgendwie ist. Und das verklärt für uns aber eben die Einordnung dessen oder dessen, was da eben passiert ist, nämlich dass männliches Besitzdenken und Dominanz dort zu einem wahrscheinlich Mord auch geführt hat. Es ist immer sehr schwer, dort auch Begrifflichkeiten, die juristisch sind, auch nachzuverfolgen, aber dass das eben das Motiv ist. Genau. Beziehungsweise, was passiert ist, als Femizid auch benannt werden muss. Und das passiert bei dem Gerichtsverfahren bisher nicht. Wisst ihr das? Habt ihr da Einblick in das Gerichtsverfahren? Also ja, also ich glaube, keine Person von uns war heute im Gerichtssaal. Es ist auch, es ist jetzt natürlich, wir haben heute eine Kundgebung zum Prozessauftakt abgehalten, aber es ist auch ein generelles Anliegen. Also es ist natürlich eine Notwendigkeit gewesen, dass diese Arbeit geleistet wird und dass es auch immer wieder eingefordert wird. Das tut ja auch diese Kundgebung. Aber es ist eben kurz vor diesem speziellen, also diesem Fall, auch ein anderer Femizid passiert, wo eine bisher auch immer noch anonyme Frau am Leipziger Hauptbahnhof getötet worden ist, was vielleicht auch so einzuordnen ist. Und es ist sozusagen eine Gesamtnotwendigkeit, die das eben erfordert. Ja, es gibt ja mittlerweile schon eine Kriminalstatistik, die solche Dinge erfasst. Also es werden Tötungsversuche erfasst, wo Männer ihre Ex-Partnerinnen zu töten versuchen. Aber da gibt es ja Kritik von euch auch dran. Was kritisiert ihr denn an dieser Statistik? Also sie wird ja erst seit, ich glaube, 2009 geführt und ist auch nur aufgrund von harter Arbeit von Interessenverbänden, Frauenhäusern und so weiter eingeführt worden. Und die Statistik zählt erstmal hauptsächlich die vollendeten Tötungen. Dann heißt es ja schon partnerschaftliche Kriminalstatistik, bedeutet also, dass diese Morde auch immer im Beziehungsverhältnis sozusagen gesehen werden. Transmenschen, nicht binäre Menschen und so weiter werden werden misgendert, beziehungsweise wird auch nicht korrekt mit erfasst. Und es wird auch nicht das Ausmaß des Ganzen erfasst. Also man muss ja davon ausgehen, wenn sozusagen jeder dritte Tag eine vollendete Tötung stattfindet, das sind ja auch nur die, wo das erfasst wird, diese Dimension, beziehungsweise bei versuchten Sachen, was eben zur Anzeige gebracht wird, nicht mitgezählt wird, zum Beispiel auch, wenn es eine Vertuschungstat ist, wenn also zum Beispiel vorher ein Missbrauch passiert ist und oder sowas wie auch ein erweiterter Suizid und rassistisch konnotiert wird, auf jeden Fall auch über das Thema Ehrenmorde dort gesprochen. Ja, was damit vielleicht oft vermischt wird, sind ja Femizide von Vätern oder Brüdern gegenüber ihren Töchtern und Schwestern, was ja auch nicht in der Statistik auftaucht. Und eure Lösung wäre jetzt, wie ich das verstanden habe, das Ganze eben unter Femizid in der Statistik auch zu führen. Seid ihr da irgendwie mit, habt ihr da Forderungen gegenüber das BKA, also konkrete? Es ist ein schwieriges Thema, weil es sehr, sehr schwer ist, auch als kleine Gruppe jetzt eine große Forderung zu stellen. Und ich denke, da gibt es auch ganz unterschiedliche Interessen. Zunächst mal erhoffen wir mit einem öffentlichen Appell oder auch mit eben Aktionen erstmal auf dieses Thema überhaupt hinzuweisen, dass es eben aus diesem Privaten herausgeholt wird und nicht so verharmlost wird oder eben nur als Sache, die zwischen zwei Erwachsenen vermeintlich Liebenden oder Nichtliebenden passiert, rauszuholen. Und dann gibt es sicherlich einfach verschiedene Dinge, die man sich erhoffen kann. Also sicherlich wäre eine bessere Zählung besser, weil natürlich dann vielleicht auch die Hilfsmechanismen anders finanziert werden würden und so. Aber wir sind da noch nicht so ganz festgelegt, weil das Thema auch sehr, sehr groß ist und dass du oder die Zuhörerinnen vielleicht auch irgendwie auch schon mitbekommen haben, dass Femizid, also auch dieses Wort, etwas ist, was wir auch als Linke erst in den letzten Jahren, was uns erst nahe gekommen ist, obwohl es die Femizidforschung auch schon ein bisschen länger gibt, ist es erstmal wichtig, dieses Wort und auch die Analyse der tödlichen männlichen Gewalt dahinter erstmal, ja, sag mal, zu verbreiten. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und auch Forderungen, die man daran knüpfen kann. Aber ich denke, dass eben diese, wie wir das jetzt eben auch machen, zum einen die Analysemomente zu schaffen, auch einen Output dafür zu generieren, das auch im öffentlichen Raum einzufordern und auch zum Beispiel gegenüber MedienvertreterInnen das einzufordern, eben diese abwertenden und auch einfach nicht korrekten Begriffe nicht zu verwenden. Das sind für uns jetzt erstmal die Dinge, die machbar sind, die zählen, genau, die wir uns vorgenommen haben. Ja, eine Sache, die mir immer, ja, die mir auffällt, wenn es um Medienberichte geht über das Thema, dass oft das Wort Liebe benutzt wird, um das zu rechtfertigen oder zu erklären. Was glaubst du denn, woher kommt das und warum denken da Leute nicht viel drüber nach, dass das nichts mit Liebe zu tun hat? Ja, ich denke, dass es zum einen eben männliche Gewalt und auch das Besitzdenken und die Dominanz, die dort vorher einhergeht, in irgendeiner Weise eben auch in unserer patriarchalen Kultur, Dating-Kultur, Liebeskultur irgendwie vorhanden ist, dass es aber auch entschuldigt wird. Ganz häufig wird ja auch gesagt, ja, der ist so verzweifelt gewesen oder er wäre so emotional. Also Liebe soll einfach auch Täterverständnis herstellen. Das ist auch ein Ding, was wir definitiv in unserer Analyse auch häufig bemerken. Und oder der Mann sei auf irgendeiner Weise verzweifelt gewesen. Also auch das Nicht-Akzeptieren, dass Frauen sich selbstbestimmt trennen können, dass weiblich gelesene Personen selber über ihr Lebensglück entscheiden können, dass sie keine Gewalt erdulden müssen und so weiter, das scheint noch nicht so verbreitet zu sein. Das scheinen keine Grundsätze zu sein. Und wenn man in diese Gedankenstruktur hineingeht, kann man eigentlich nur entsetzt darüber sein. Und umso wichtiger ist es eben, das auch einzufordern. Ja, das war eine leicht gekürzte Fassung des kompletten Gesprächs, das Radio Korax heute geführt hat. Komplett könnt ihr das nachhören auf der Seite frei-radios.net oder frei-radios.de und oder auf der Seite von Radio Korax. Und wir hören jetzt erst nochmal Musik. Die Gruppe Yola Tengo, nämlich aus den USA, die haben eine neue EP namens Sleepless Night herausgebracht. aber auch neue digitale Veröffentlichungen. Und davon hören wir das Stück James Gets Up and Watches Morning Birds with Abraham. Das ist ein neues Stück von Yola Tengo. Und wir verabschieden damit auch die Hörerinnen und Hörer in Halle an der Saale, die dann demnächst ihren Gute-Nacht-Geschichte hören. Ja, das war die Gruppe Yola Tango. Da wusste man gar nicht, wann es endet. Es handelte sich um Improvisationen, die sie während der Covid-19-Bedingungen aufgenommen haben. Also schon ja so ein bisschen so eine digitale Veröffentlichung, die aus diesem ja, Covid-19-Ding herausgekommen ist sozusagen. Das Stück James Gets Up and Watches Morning Birds with Abraham Wednesday war das von Yola Tango. Wir hören jetzt nochmal kurz die Fokus Europa Nachrichten, die nochmal kurz den Tag zusammenfassen sollen. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten vom Mittwoch, dem 7. Oktober 2020. Zunächst der Überblick. Türkei. Minister verrät versehentlich Beschönigung der Covid-19-Fallzahlen. Facebook will Accounts mit Inhalten der QAnon-Verschwörungstheorie löschen. Linkes Spektrum distanziert sich von israelfeindlichen Parolen in Frankfurt. Die US-Regierung wollte Testphase für Impfstoff aus den Anforderungen streichen. Armenien macht Türkei für Waffengang um Bergkarabach verantwortlich. Und nun die Themen im Einzelnen. Türkei. Minister verrät versehentlich Beschönigung der Covid-19-Fallzahlen. Indem er über den Anteil der positiven Tests gesprochen hat, hat der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca die seit langem bestehende Kritik an den von ihm jeden Abend veröffentlichten Fallzahlen ungewollt bestätigt. Nach Koca beträgt der Anteil positiver Tests im April 20% und ist jetzt auf 10% gefallen. Aus der Zahl der vorgenommenen Tests hat daraufhin ein Vertreter der Union der türkischen Ärzte, TTB, errechnet, dass im April rund 80.000 Fälle vom Ministerium verschwiegen wurden. Weiter ergibt sich aus der Zahl von ca. 10% positiven Tests heute, dass derzeit mindestens 10.000 Fälle täglich verzeichnet werden. Der Minister verkündet dagegen jeden Abend im Fernsehen eine Zahl um 1.500. Der Anteil an positiven Tests ist außerdem im internationalen Vergleich sehr hoch, was dafür spricht, dass eher zu wenig getestet wird. Facebook will Accounts mit Inhalten der QAnon-Verschwörungstheorie löschen. Facebook hat erklärt, künftig alle Instagram-Accounts, Facebook-Seiten und Gruppen zu löschen, die die QAnon-Verschwörungstheorie verbreiten. Bereits im August hatte Facebook erklärt, QAnon-Inhalte zu löschen, wenn darin auch zu Gewalt aufgerufen werde. Die QAnon-AnhängerInnen glauben, dass es Leute im Staatsapparat gibt, die systematisch gegen Donald Trump arbeiten. Sie stehen in Verbindungen zu Pädophilen und Kannibalen. In unterirdischen Gefängnissen würden Kinder gefoltert und getötet und aus ihrem Blut ein Serum gewonnen, mit dem sich führende PolitikerInnen der Demokratischen Partei, darunter die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton und auch einige Hollywood-Stars, behandeln ließen. Von dem Blut soll auch der jüdische Milliardär George Soros profitieren, womit auch der alte Mythos vom jüdischen Blutsauger aufgewärmt wird. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat auf direkte Fragen nach seiner Einstellung zu der QAnon-Verschwörungstheorie, wie bei so heiklen Fragen üblich, damit geantwortet, dass er nicht genau Bescheid wisse. Dann fügte er aber hinzu, dass er gehört habe, dass diese Leute unser Land lieben. Außerdem würden sie ihn mögen, was er zu schätzen wisse. Einige republikanische Politiker unterstützen QAnon sogar offen. In letzter Zeit hat QAnon auch zunehmend Anhängerinnen außerhalb der USA, insbesondere in Deutschland. Linkes Spektrum distanziert sich von israelfeindlichen Parolen in Frankfurt. Bei einer von dem Bündnis Migrantifa und Black Power Frankfurt organisierten Demonstration in Frankfurt sollte es eigentlich um die Unterstützung von Flüchtlingen und die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria auf Lesbos gehen. Auf der Demonstration hielt auch eine Vertreterin der Gruppe Free Palestine Frankfurt am Main eine Rede, in der sie zu einem palästinensischen Aufstand aufrief. Einige TeilnehmerInnen schwenkten Palästina-Fahnen und riefen mit der Parole »Palestine will be free from the river to the sea« praktisch zur Vernichtung Israels auf. Nach der Demonstration verurteilten die Gruppen Fridays for Future, Copwatch und ein Sprecher der Frankfurter Gruppe des Netzwerks Seebrücke antisemitische Parolen auf der Demonstration. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen, Uwe Becker, CDU, stellte Strafanzeige. Wer ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer fordere, der propagiere die Zerstörung Israels und die Vernichtung jüdischen Lebens, argumentierte Becker. Höfliche Hilfe bitte, damit ich etwas spüre. Gefühl in Langeweile, selbst wenn ich dabei verliere. Sag irgendetwas Geiles, das du mir verstehst. Ich sag immer es, du wirst niemals sterben, solange meine Welt sich dreht. Bis ich mich verpiss und die Lügner auf der Bahn zusammenhält. Und die Bullen, die mich packen und die Bullen vom Schützenfest. Und der Rest von dieser beschissenen Rachmensch wird nichts gegen dich, wenn du bei mir bist. Testing, testing. Thanks. When you look at yourself, do you like what you see? If you like what you see, you're the person you should be. Cause your reflection reflects in everything you do, and everything you do reflects on you. Reflects in everything you do, and everything you do reflects on you. Doing something for someone else isn't really for someone else. It does twice as much for you as something you do just for yourself. Wow. Am I fired?